tonight we're going to continue about disappointment. Heute Abend fahren wir fort über das Thema der Enttäuschungen. We had a lot of response from this theme. Wir hatten sehr viele Reaktionen auf dieses Thema. Seems a lot of people have been affected by disappointment in their life. Und es scheint so, dass viele Leute auch einfach so das schon erlebt haben in ihrem Leben, Enttäuschungen. A lot of people in the Bible have been affected by disappointment. Und es gibt viele Leute in der Bibel, die auch Enttäuschungen erlebt haben in der Bibel. Like Abel, who had to die early, who was killed by his brother, who's probably very disappointed. Abel, der so früh umgebracht wurde von seinem Bruder. Was für eine Enttäuschung in dem Moment. Noah was probably disappointed when he had to see the whole world destroyed. Noah, stellt man sich ihn mal vor, er muss zusehen, wie die ganze Welt zerstört wird. And then, after the flood was over, und dann, nachdem die Flut vorbei war, God put the fear of man into all the animals. Hat Gott einfach die Furcht von den Menschen in die ganzen Tiere hineingegeben. He lost all of his pets. Er hat all seine Haustiere verloren. I mean, he had lions and tigers, they were all pets. Das waren alles seine Haustiere. And now they were gone, they were all wild animals. Plötzlich sind es zu wilden Tieren geworden. Joseph was betrayed by his brothers. Joseph wurde verraten von seinen Brüdern, betrogen. David was hunted down by King Saul. David wurde gejagt vom König Saul. John the Baptist was disappointed in Jesus. Johannes der Täufer, er war völlig enttäuscht über Jesus. Because he didn't see the kingdom being manifested. Denn er hat nicht gesehen, wie dieses Königreich, was verkündigt hatte, sich auch manifestiert hat. Christians in Jerusalem were disappointed because Stephen was stoned. Die Christen in Jerusalem waren enttäuscht, weil der Stephanus gesteinigt wurde. Then James was beheaded. Jakobus wurde enthauptet. The Apostle Paul had a thorn in the flesh that God gave him. Der Apostel Paulus hatte einen Dorn im Fleisch, den Gott ihm gab. Probably very disappointed in the beginning until he understood. Und wahrscheinlich sehr enttäuscht am Anfang, bis er das dann verstanden hat. But it all has to do with the house of God. All das hat etwas zu tun mit dem, wie Gott mit Dingen oder mit uns verfährt. Because all of us are priests in the house of God. Denn wir alle sind ja Priester im Hause Gottes. And we can come to service. Und wir können hier zum Gottesdienst kommen. We're not in touch with God. Und irgendwie sind wir nicht im Einklang oder in dieser Verbindung mit Gott. And hopefully we can inspire that. Und hoffentlich kann das doch eine Inspiration geschehen. And people can just snap right in. Gegenseitig inspirieren. Yes. I don't know where I've been living, but I was, wow, okay, yes, of course. Mein Gott, wo war ich gerade? Natürlich, da bin ich wieder. Of course, heaven is open, the Holy Spirit is here, of course. Der Himmel ist offen, der Heilige Geist ist hier. Where have I been all day? Was war das den ganzen Tag? I'm so glad I came to the house of the Lord. Oh, ich bin so froh, dass ich zum Haus des Herrn gekommen bin. Because in my Father's house are many mansions. Denn im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. In John 14. Johannes 14. And I was glad when they said, "Let us go to the house of the Lord." Und ich hatte solch eine Freude, als sie sagten, "Lass uns hinziehen zum Haus des Herrn." And David said, "Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life." Und David sagt, nur Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen alle Tage meines Lebens. And I will dwell in the house of the Lord forever. Und ich werde einkehren ins Haus des Herrn auf ewiglich. So as we come together in faith. Und wenn wir hier zusammenkommen im Glauben, not just because we like some girl here, nicht weil wir vielleicht ein Mädchen hier mögen, or we like some guy, oder einen Mann, or there's good people here, hier sind nette Leute, ja, but we come each of us in faith, wir kommen alle im Glauben, and together we are the house of God. Und zusammen sind wir das Haus Gottes. And where the revelation of the house is, und da, wo diese Offenbarung dieses Hauses ist, things happen. Da passieren die Dinge. But there are certain things that can separate us from our confidence before God. Aber da gibt es Dinge, die uns irgendwie zurückhalten können in unserer Zuversicht vor Gott. And our power as a church, as a house, und diese Vollmacht, die wir doch haben können als Gemeinde, als Haus Gottes, that we all understand that we have an open heaven. Die besteht auch darin, dass wir alle verstehen, dass wir einen offenen Himmel haben. We can access God at any time. Wir können einfach Zugang haben zu Gott jederzeit. In any place. An jedem Ort. In any position. In jeder Situation. Position. Also in jeder Stellung eigentlich. Laying down, standing up, kneeling down. Vielleicht liegen wir gerade, vielleicht knien wir, wir stehen gerade. On top of my head, any position. Vielleicht mache ich gerade Kopfstand, egal wie. In any condition. In allen Umständen auch. As long as I'm honest. Solange ich nur ehrlich im Herzen bin. So, let's go slide one, a little repeat from last week. Disappointment separates me from my confidence. Enttäuschung kann mich halt fernhalten von meiner Zuversicht. When it becomes despair. wenn es zur Verzweiflung wird. And we get disappointed. I know I get disappointed with myself, maybe more than anything. Ja, ich kann sehr leicht einfach enttäuscht werden mit mir selbst, vielleicht mehr als alles andere. Number two. Punkt zwei. Disappointment with those closest to me. Vielleicht bin ich enttäuscht mit denen, die mir ganz nahe stehen. And I disappoint them as well. Aber genauso bin ich vielleicht für sie eine Enttäuschung. Disappointment with those who lead me or employ me. Und ich bin vielleicht enttäuscht mit denen, die mich irgendwie leiten oder führen, beziehungsweise die mich beschäftigen. Those who follow me or work for me. Oder die, die mir nachfolgen, beziehungsweise für mich arbeiten. Those who I'm disappointed with circumstances, both locally and globally. Es kann auch sein, dass wir enttäuscht sind mit den Umständen, vielleicht hier vor Ort oder auch, wie sie sich sehr weltweit geben. Disappointment with my favorite sports teams or athletes. Enttäuschung mit meinem Lieblingssportteam oder mit meinem Lieblingsathleten. And tonight we add another one. Und heute Abend fügen wir ein weiteres hinzu. Disappointed with the things I spend money on. Enttäuschung über Dinge, für die ich Geld ausgegeben habe. I pay good money to see a movie and I can't stand the movie. Ich habe viel Geld ausgegeben für einen an sich schönen Film, dachte ich, aber es war überhaupt nicht auszustehen. I just saw the Exodus. I thought. Pff. Ich habe den Exodus angeschaut. What a twisting of the Bible. I mean, was für eine Verdrehung der Bibel. I just thought, what a disappointment. Was für eine Enttäuschung dieser Film. Same thing with the movie Noah. What a disappointment. Das Gleiche mit diesem Film Noah. I almost stood up and said, it's not like this. Ich wäre beinahe aufgestanden, hätte beinahe ausgerufen. So war es nicht. Anyway, you can be disappointed with anything. Tools you buy or apartments or houses. Vielleicht, dass man mit Dingen enttäuscht sein kann, egal was es ist. Es kann sein Werkzeuge, Häuser, Autos, was auch immer. Something that can really help us with this is something that Andy Stanley taught recently. Was uns dabei wirklich helfen kann, ist etwas, was Andy Stanley kürzlich gelehrt hat. Before you buy anything. Er sagt, bevor man etwas kauft. Before you spend any money on anything. Egal, wofür du das Geld ausgeben magst. Ask yourself this question. Stell dir diese Frage. Before I spend this money, bevor ich dieses Geld da ausgebe, what is the wisest thing I can do right now? Was wäre jetzt das Weiseste, was ich in diesem Moment genau tun kann? I was at Media Markt. Ich war beim Media Markt. Somebody wanted to buy a juicer and softer. Jemand wollte einen Entsafter kaufen. I took him there. Ich habe sie dann einfach mitgenommen. This lady, the sales lady, was saying, "We have this new one. It's incredible." Und die Verkaufsberaterin sagte, da gibt's diesen neuen. Der ist einfach unglaublich. There's nothing else like it. Da gibt's nichts Besseres. The juice is so juicy. It's like nothing. It's unbelievable. Wahnsinn. I wouldn't use anything but this one. Ich würde schon gar nichts mehr verwenden. Das ist einfach das Beste. I called my wife and said, "They got a new juicer." Und die haben einen ganz neuen Entsafter. Rief it's meine Frau supposed an. To be. She says it's incredible. What do you think? Sie sagt, es ist einfach unglaublich. She says Andy Stanley just said the wisest thing you can do is ask yourself. Andy Stanley hat gerade gesagt, das Weiseste, was du tun kannst, ist, dass du dich selber einfach fragst. What's the wisest thing you can do right now? Was ist das Weiseste, was man jetzt gerade tun kann? Okay, don't buy it. Come home, look on the internet and check it out. Right? Kauf's nicht jetzt. Komm nach Hause und überprüfe es im Internet. So I did. Das habe ich gemacht. I found that it was just a piece of junk. Und ich habe herausgefunden, dass es einfach ein Stück. I would have been so mad if I had bought that. I would have been so mad. Ich wäre so wütend gewesen. I would have been so disappointed. Ich wäre so enttäuscht gewesen. Because she was just selling a product. Sie hat einfach nur ein Produkt verkauft. Ask yourself that question. Stell dir diese Frage. Before I buy this car. Bevor ich dieses Auto kaufe. Before I buy this house. Oder gerade dieses Haus. Before I buy these stocks. Oder vielleicht diese Aktien, Wertpapiere. Before I buy gold, oder gar Gold. Or silver, whatever. Silber, was auch immer. What is the wisest thing I can do right now? Was ist das Weiseste, was ich tun kann? And then listen to the Lord. Und dann höre auf den Herrn. And if we do that before we spend money, und wenn wir das tun, bevor wir Geld ausgeben, we will save ourselves a lot of disappointment. Dann werden wir uns sehr viel Enttäuschung ersparen. That's not the message tonight. Next point. Aber das ist nicht die Botschaft für heute Abend. See, the Lord says to be wise. Seht mal, der Herr sagt, dass er weise sein soll. Matthew 10:16. Matthäus Kapitel 10, Vers 16. Next point. Okay. Number 8. Nummer 8. I can be disappointed with professional services. Ich kann enttäuscht sein mit professionellen Dienstleistungen. I know at least two people in the church who had someone build a house for them. Ich kenne zumindest zwei Leute in der Gemeinde, die haben das Haus für sie gebaut. And it was a disaster. Ein völliges Desaster. You go somewhere for some kind of professional services and it's a disaster. Da geht man hin und man lässt sich da betreuen. Es soll eine professionelle Dienstleistung sein. Es ist ein völliges Desaster. All you can do is love your enemies. Alles, was man da tun kann, ist nur einfach die Feinde lieben. Pray for those who mistreat you. Und für die beten, die einen da schlecht behandeln oder gar beleidigen. And not let it eat away at you. Und lass nicht zu, dass es irgendwo an dir frisst. But you know, it could have prevented that. Aber wisst ihr, was es im Vorhinein hätte verhindern if können? If I had asked myself this question, what's the wisest thing I can do before I let these people build my house? Wenn ich im Vorhinein mir die Frage gestellt hätte, was ist das Weiseste, bevor ich jetzt diese Leute irgendwo beauftrage, mein Haus zu bauen? Doesn't always help. Es ist nicht immer, dass es hilft. The wisest thing one person could have done. Aber das Weiseste, was eine Person hätte tun können, ist, is asked to Gerhard Eigner from Sonneck, who's in our church. Man hätte zum Beispiel Gerhard Eigner fragen können von der Sonneck in der Gemeinde. Who's a professional? He would have built the house and done a very, very good job. Er hätte es tun können und hätte es sicherlich sehr gut gemacht. Okay, here's our point tonight. Hier kommt unser Punkt. Disappointment with God. Enttäuschung mit Gott. This is a really, really big deal. Das ist einfach eine sehr, sehr große Angelegenheit. Because all of us will be disappointed with God. Denn wir alle können Enttäuschung mit Gott erleben. Because God's ways are higher than our ways. Weil Gottes Wege sind höher als unsere Wege. It says in Romans 11 that his ways are unsearchable. In Römer 11 heißt es, dass seine Wege unerfindlich sind. They're past finding out. Jenseits unseres Verständnisses. So I'm walking with this God whose ways are unsearchable. Und so gehe ich jetzt mit diesem Gott, dessen Wege einfach unerfindlich sind. And he's doing things from this perspective that I could never imagine. Er tut Dinge aus einem Blickwinkel heraus, den ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. It's just a matter of time before I'm going to be disappointed with him. Und es ist eine Frage der Zeit, bevor ich da nicht irgendwie Enttäuschung erlebe mit ihm. Very disappointed with him. Und ich vielleicht sogar sehr, sehr enttäuscht bin. And if I don't deal with that, it will destroy my faith. Aber wenn ich das nicht richtig behandle, dann kann das meinen Glauben zerstören. There's a couple of things that we could be disappointed about. Und da gibt es einige Dinge, über die wir vielleicht enttäuscht sein können. We are often disappointed with God when something terrible happens that God could have prevented. Wir sind oftmals mit Gott enttäuscht, wenn etwas Schreckliches, was geschehen ist, doch hätte Gott verhindern können. We hear about this hurricane that was coming along the coast. Hören von so einem Hurrikan, der die Küste da entlang kommt. And suddenly it came in and just killed all these people. Und plötzlich dreht er und er bringt all die Menschen um. We say, why didn't God just go and just keep it on in the ocean? Und warum hat das nicht einfach eben angeblasen und so auf der See gehalten? A tsunami comes or some crazy thing. Und dann passiert es, dieser Tsunami kommt und diese verrückten Dinge, die geschehen. You think, you know, God could have just blinked his eye and stopped this. Mit einem Augenzwinkern hätte Gott das stoppen können. He didn't. Das hat er nicht gemacht. You have a car accident. Ein Autounfall. You say, you know, if God had just held that person back for 2 seconds, we wouldn't have collided. Wenn Gott diese Person nur 2 Sekunden zurückgehalten hätte, dann wären wir nicht zusammengestoßen. Disappointed with what God chose not to do. Enttäuscht über Dinge, die Gott entschieden hat, nicht zu tun. Number two, we pray for something important, but God doesn't answer. Wir beten für etwas Wichtiges, aber Gott antwortet scheinbar nicht. Have you ever been in a prayer meeting? War das schon mal in einem Gebetstreffen? And people are laying hands on somebody who's sick. Und Leute legen die Hände auf jemanden, der krank ist. And you just look and you think, that is so awesome. Und du schaust zu und denkst, wow, erstaunlich. I am so broken, I'm in tears. Ich bin ganz in Tränen, wenn ich das beobachten this darf. This is so noble, it's so honorable. Das ist so ehrbar, so nobel. It's so cool. Wow. Wow, ist das cool. Schau. And then the person dies. Dann stirbt die Person. You think, what? Wie? What? Come on, we did everything they were quoting. Warum? Wir haben doch alles getan. Schau mal, was sie jetzt zitiert haben für Verse oder was. I'm not saying anything. Ich möchte nichts sagen. But inside, you're so disappointed. Aber innen drin kann es sein, dass du so enttäuscht bist. Because we prayed for something important, but God didn't seem to answer. Wir haben für etwas sehr Wichtiges gebetet, aber es scheint so, als wenn Gott nicht geantwortet hat. And disappointment sits deep in the heart. Und dann ist diese Enttäuschung tief im Herzen. Number three. We do something for God, but he doesn't seem to bless it. kann sein, wenn wir etwas für Gott tun, das er anscheinend nicht segnet. We put our energy, our resources. Unsere ganze Energie stecken wir da hinein, unsere Ressourcen. We go to the street. Wir gehen auf die Straße. We go to a nursing home. We put all this energy into something. Vielleicht ins Altersheim und wir geben da alle Energie hinein. It's nothing but resistance and problems. Aber das ist nur Widerstand, das sind nur Probleme. You think, what is going on? I am giving so much of my energy, Lord. Was ist da los, Herr? Schau mal, ich habe so viel Energie da hineingegeben. Whose side are you on our side or their side? Bist du auf unserer Seite oder auf ihrer Seite? Are you working with us or against us? Und arbeitest du jetzt mit uns oder arbeitest du gegen uns? I would just have expected that you would have blessed this. Ich hätte doch so erwartet, dass du segnen würdest. It was such a great idea. Es war so eine großartige Idee. It was to reach so many people. Man hätte doch damit so viele Leute erreichen können. To help the children and es hätte den Kindern helfen können. Suddenly it just doesn't seem to have your blessing on it. Und plötzlich erscheint es so, als wenn gar nicht dein Segen darauf liegt. And I'm disappointed. Ich bin wirklich enttäuscht. Last one. Der letzte. We trust his promises, but they don't seem to work. Wir vertrauen seinen Verheißungen, aber irgendwie scheinen sie sich nicht zu verwirklichen. We give our tithe. Wir geben unseren Zehnten. And our finances don't seem to get better. Aber mit unseren Finanzen wird es nicht besser. We give generously. Wir geben großzügig. We have financial problems. Aber wir haben finanzielle Probleme. We trust him that he's with us. Wir vertrauen, dass er bei uns ist. Everything seems to go wrong. Und alles scheint verkehrt zu laufen. Everything works to the good, but then nothing seems to be working to the good. Alles wirkt doch zum Guten, aber dann scheint es nicht zu das zum we Guten. We pray a mustard seed faith to move a mountain. Wir beten mit einem Senfkorn großen Glauben, wie gesagt. But the mountain is always there. Aber der Berg, der ist immer noch dort. And so we get disappointed. So werden wir enttäuscht. And this begins to eat away at us. Und so fängt das an uns da zu fressen, zu nagen. Or it just stays deep in the subconscious. Oder irgendwie verbleibt es da tief im Unterbewusstsein. And it just robs me of the confidence that I should have. Und es beraubt mich irgendwie der Zuversicht, die ich doch eigentlich haben sollte. To approach God's throne. Dass ich einfach direkt auf Gottes Thron zugehe. With full confidence. Mit voller Zuversicht. With my Father. Zuversichtlich mit meinem Vater. I want to show you a great verse in Romans chapter 5, verse 3. Möchte ich einfach einen großartigen Vers zeigen in Römer Kapitel 5, Vers 3. In the first two verses, in den ersten beiden Versen, Paul was saying we are justified by faith. Also 5:1 und 2, da spricht Paulus davon, dass wir gerechtfertigt sind im and Glauben. And now we have access to God. Wir sind gerechtfertigt durch Glauben, nun haben wir Zugang and zu Gott. And we glory in this. Und darin rühmen that wir there's uns. Peace with God. We have access to him. Wir haben jetzt Frieden mit Gott. Wir haben direkten Zugang zu ihm. And then he says this in verse 3. Und dann sagt in Vers 3 aber. And not only this. Aber nicht allein das. We're not only blown away that we have access to God. Nicht einmal fast unvorstellbar, was da ist. Wir haben Zugang zu Gott. But we're blown away that we can rejoice in our tribulations. Aber noch viel mehr. Wir können auch uns freuen in unseren Bedrängnissen. What's tribulation? Was ist das Bedrängnis? Tribulation is anything that is beyond your capacity. Eine Bedrängnis oder auch Trübsal ist etwas, was jenseits deiner Kapazität ist. I was out for dinner the other night with these very lovely people. Mir ist ein Abendessen, wir sind eingeladen worden mit sehr freundlichen Leuten. And they had this very, very lovely baby. Und da war dieses süße, nette, kleine Kind. And they put the baby on the table. Und sie haben dieses kleine Kind auf den Tisch gesetzt. And the baby put all the there was a cup with all these knives and forks. Und da gab es so eine kleine Tasse praktisch mit all diesen Besteck drin. Mary took them out. Die Mary hat es einfach rausgenommen. And she put them all in. Und sie hat bang, wieder alles zurückgenommen. Bang, bang, bang, bang, bang, bang. Und haut sie alles zurück. Took them out and she put them all in. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang. Nimmt es raus und sie haut wieder alles zurück. And I'm talking to the couple and this is going on and on and on and on. Und ich rede währenddessen mit diesem Paar und das geht immer so weiter. And after about 60 times, I just had such a headache. Und nachdem das 60 Mal so hin und her geht, I just had such, I said, stop! Aufhören! Stop! I have a headache! Stop! Ich habe Kopfschmerzen. I can't aufhören. Do this one more time. This is nein, das geht nicht mehr hier. Slowly getting beyond me. Also langsam übersteigt sie meine Kräfte. This is turning into tribulation. Das wird zur Trübsal hier. Tribulation is anything that goes beyond our capacity. Bedrängnis ist etwas, was jenseits meiner Kapazität ist. Financially, vielleicht finanziell, emotionally, emotional, mentally, vielleicht gedanklich, geistig, socially, sozial, physically, physisch, körperlich. It's just beyond me. I can't deal with it. It's beyond me. Es ist einfach jenseits meiner Kapazität, jenseits dessen, was ich aushalten kann. That's tribulation. Das ist Bedrängnis. And tribulation is the high end of disappointment. Und Bedrängnis ist einfach so das Äußerste der Enttäuschung. I mean, when you're in tribulation, you definitely have disappointment. It's like, wow. Und wenn du so richtig tief in der Bedrängnis bist, dann hast du natürlich auch Enttäuschung. I just can't deal with this. Ich weiß nicht mehr, wie ich damit umgehen soll. I cannot deal with this teenager. I don't know what to do. Ich weiß nicht, was ich tun soll mit diesem Jugendlichen. I can't deal with my boss. Ich weiß nicht mehr, wie ich mit meinem Chef umgehen soll. I can't deal with my teacher. Oder mit meinem Lehrer oder Lehrerin. I can't deal with my students. Und die Studenten, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. But look what it says. Aber schau mal, was da heißt. Tribulation produces perseverance. Bedrängnis bewirkt Ausharren. Principle number one. Prinzip Nummer eins. But what is perseverance? Und was ist dieses Ausharren? It's this. Folgendes. I have no choice now. Ich habe keine andere Wahl. But to trust God. Als Gott zu vertrauen. That's perseverance. Das ist Ausharren. I have no choice. Ich habe keine andere Wahl. Actually, I have a choice. Na, eigentlich habe ich schon eine Wahl. But I have no choice in God. Aber ich habe keine andere Wahl als eben Gott. I can become bitter. Ich kann bitter werden. Or I can trust God. Oder ich kann Gott vertrauen. So actually, I have no choice at this point. Also habe ich eigentlich keine Wahl an diesem Punkt. Because I can't do anything. Weil ich kann ja nichts tun. I can't control the situation. Ich kann die Situation nicht unter meine Kontrolle bringen. Influence the situation. Ich kann sie auch nicht mehr beeinflussen. This teenager is uninfluenceable and they're uncontrollable. Dieser Jugendliche ist einfach nicht mehr zu beeinflussen. Er lässt sich nicht mehr kontrollieren. And they're only 14 years old. Und er ist nur 14. This is like serious. Das ist ernst. I don't know what to do. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. It's beyond me. Es ist jenseits meiner Möglichkeiten. I have no choice now. Ich habe da keine andere Möglichkeit mehr, but to trust God. Als eben Gott zu vertrauen. God, I come to you. Gott, hier bin ich. Ich komme zu dir. I give this to you. It's beyond me. Ich gebe es an dich ab. And tribulation produces this attitude in us. Und Bedrängnis, die bringt diese Haltung in uns hervor. We don't often have this. Und das haben wir nicht so oft. But tribulation works this in us. Aber Bedrängnis bewirkt das in uns. Wow, the situation's gotten so bad. Wow, die Situation ist wirklich schwer geworden. I think we need to pray. Ich glaube, wir müssen beten. I think we need to pray. Ich glaube, wir müssen wirklich beten. We come to the end of ourselves. Und jetzt sind wir wirklich am Ende angelangt. And suddenly we find ourselves on our knees. Und plötzlich finden wir uns wieder auf den Knien. Because there's no way out. Weil es gibt keine andere Möglichkeit. And this is perseverance. Und das ist dieses Durchhalten, das Ausharren. Now what's the next verse? Perseverance produces character. Ausharren bewirkt aber Bewährung. But the word character there is actually the word experience. Bewährung, ein Erleben. In the King James. In der King James im Deutschen übersetzt. And the way I've always seen this verse. Und so wie ich diesen Vers mehr sehe. Is not that perseverance is working character into my life. Es ist nicht zunächst, dass einfach dieses Ausharren Charakter in meinem Leben bewirkt. But perseverance is revealing God's character to me in a personal experience. Nein, es ist vielmehr so, dass dieses Ausharren Gottes Charakter in mir bewirkt als eine persönliche Erfahrung, als ein Erleben. I've been many times in a situation where there was no way out. Ich war schon so oft in Situationen, wo scheinbar gar keinen Ausweg mehr gab. And it was just, I have no other possibility but to trust you completely. Ich habe einfach gar keine andere Möglichkeit mehr, als dir ganz und gar zu vertrauen. And when you come to that place, und wenn du an diesen Punkt kommst, God will never, ever, ever leave us or forsake us. Gott wird uns nie, nie, auch nur je verlassen oder im Stich lassen. And he manifests himself. Und Gott manifestiert sich. And we experience it. Und so erleben wir das auch. We experience his faithfulness. Wir erleben seine Treue. His character. Seinen Charakter. And as we experience his character, it produces hope. Und während wir seinen Charakter so erleben, bewirkt es in uns Hoffnung. Because we know that we know that we know we just had an experience with God. Denn wir wissen es einfach ganz, ganz genau, dass wir gerade einfach ein Erlebnis mit Gott hatten. That gives me such a living hope. Und das bewirkt in mir so eine lebendige Hoffnung. Wow. Wow. I never thought I'd come through this. Ich hätte nie gedacht, dass ich da irgendwie durchkommen würde. I said, how many times, God, if you bring me through this one. Wie oft habe ich gesagt, Gott, wenn du mich nur hier jetzt durchbringst. I will never, ever, ever doubt you again, I promise. Ich verspreche, ich werde dich nie wieder anzweifeln. When you're in the valley of the shadow of death, you think you're going to perish. Und dann bist du da in dem Tal des Todesschattens und denkst, da kommst du um. And you come out the other side. Und kommst auf der anderen Seite raus. You think, wow. Wow. Wow. Wow. I experienced something. Ich habe hier etwas erlebt. I was hopelessly lost in the situation. Ich war völlig hoffnungslos verloren in dieser Situation. And God came through. I don't even know. Aber Gott ist durchgekommen. But I've got an experience. Aber jetzt habe ich ein echtes Erlebnis mit ihm. This gives me hope for the next circumstance. Das gibt mir Hoffnung für die nächsten Umstände, die vielleicht kommen. Suddenly you're in the next situation. It comes from nowhere. Und plötzlich bist du in der nächsten Situation. Sie kommt scheinbar aus dem Nirgendwo. It's even more hopeless than the one you came out of. Noch hoffnungsloser als das letzte, wo du gerade herausgekommen bist. But now you have a real hope. Aber jetzt hast du eine echte Hoffnung. Sie trägst Because you saw God work so many times. Denn du hast gesehen, wie Gott so viele Male da geholfen hat. And as you look back, und wenn du da zurückschaust, all those crises are now lighthouses of testimony. All diese Krisen sind einfach wie Leuchttürme, die da ein Zeugnis für dich sind. And now watch. Und schau zu. Hope also does something. Und diese Hoffnung, die macht etwas. It never disappoints. In dieser Hoffnung werden wir nämlich nicht enttäuscht. This kind of hope will never disappoint us. Diese Art von Hoffnung wird uns nie enttäuschen. There's a lot of things we don't understand about God. Es gibt viele Dinge, die wir über Gott nicht verstehen. That we'll never be able to answer. Und wir werden vielleicht nie in der Lage sein, diese Dinge zu beantworten. Why did the 4-year-old die of cancer? I don't know. Warum ist dieses 4-jährige Kind gestorben an Krebs? Ich weiß es nicht. Why did the 11-year-old have leukemia? I don't know. Warum hat dieses 11-jährige Kind Leukämie gehabt? Why did the earthquake wipe out 10,000 people? Das Erdbeben, was 10.000 Leute einfach verschluckt hat. I don't know. Ich weiß es nicht. I'm not God, I don't know. Ich bin nicht Gott, ich weiß es nicht. I only have one choice, really. Ich habe eigentlich nur eine Wahl. I can trust him. Ich kann ihm vertrauen. I can trust him in my life. Ich kann ihm vertrauen in meinem Leben. When things are beyond me. Wenn Dinge jenseits meiner Kapazität when my sind. Understanding about global events is just beyond me. Wenn mein Verständnis von weltweiten Ereignissen einfach jenseits meines Verständnisses meiner Kapazität when the persecution of the church around the world is beyond me. Wenn die Verfolgung der Gemeinde in der ganzen Welt einfach jenseits meines Verständnisses ist. I have one choice. Dann habe ich eine Wahl. Actually, I have no choice but to trust God. Eigentlich habe ich keine Wahl mehr. Ich habe nur die Möglichkeit, ihm zu vertrauen. I just have to trust God. I have to trust you. Ich muss ihm vertrauen. Gott, ich muss dir vertrauen. And that kind of I have no choice but to trust you. Und ich habe keine andere Wahl, als dir zu vertrauen, Gott. I'm so tempted to be disappointed. Ich bin so versucht einfach, mich einfach in diese Enttäuschung fallen already, zu lassen. I'm already disappointed, but I don't want my disappointment to become despair. Ich bin bereits enttäuscht irgendwie, aber ich möchte nicht, dass meine Enttäuschung zu einer Verzweiflung wird. I'm right on the border of becoming or falling into despair. Ich bin so an der Grenze da, in eine Verzweiflung hineinzufallen. But I have no choice. Ja, ich habe keine andere Wahl, but to trust you. Als dir zu vertrauen. I trust you. I have no choice. Ich habe keine andere Wahl. And this works in our life. Und das wirkt in unserem Leben. And it brings about a kind of hope. Und das bringt uns zu einer Hoffnung, that will never disappoint us. Von der wir nie enttäuscht werden. Why? Warum? Because the love of God has been poured out within our hearts through the Holy Spirit who was given to us. Denn die Liebe Gottes ist in unser Herz ausgegossen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde. Do you know what that love is talking about? Wisst ihr, wovon diese Liebe da spricht? It's not a feeling in the emotion. Das ist nicht so ein Gefühl in unseren Emotionen. Oh, I can feel it. Ich kann das hier fühlen, schau mal. That's okay, sometimes we really feel it. Manchmal spüren wir das tatsächlich und das ist okay. But what it's talking about is the truth of the gospel in our hearts. Wovon es aber wirklich spricht, ist einfach die Wahrheit des Evangeliums, was sich in unserem Herzen offenbart. You read the next verses and you see it. In den nächsten Versen kannst du das lesen. That Jesus gave himself dass Jesus sich hingegeben for hat us. Für uns. And this This fact that Jesus was crucified. Und diese Tatsache, dass Jesus gekreuzigt wurde. Which is the most disappointing thing that ever happened in time or eternity. Die enttäuschendste Tatsache, die je geschehen ist in der Zeit, in der gesamten Geschichte. The most disappointing moment in all of time. Der Moment einfach größter Enttäuschung in der gesamten Zeitgeschichte. The Son of God comes to earth and we crucify him. Da kommt der Sohn Gottes auf die Erde und wir kreuzigen ihn. And yet, und doch, God takes that, nimmt Gott dies and it becomes our salvation. Und macht dies zu unserer Errettung. Wow. If God can take the most disappointing moment in all of eternity, wenn Gott einfach den enttäuschendsten Moment in der gesamten Zeitgeschichte nehmen kann, and turn it into our salvation, und es umwenden kann in unsere Errettung, what can he do with our disappointments? Was kann er dann tun mit unseren Enttäuschungen? Go to the next thing. Severe disappointments give us no choice but to trust God. Schwere Enttäuschungen lassen uns keine andere Wahl, als Gott zu vertrauen. Trusting God in the face of severe disappointments gives God the opportunity to prove his character to us by allowing us to experience his faithfulness. Indem wir Gott im Angesicht schwerer Enttäuschung vertrauen, geben wir Gott die Möglichkeit, dass er uns seinen Charakter beweist, indem er uns erlaubt, seine Treue zu erfahren. That experience produces in us a genuine eternal expectation that will never be disappointed. Diese Erfahrung ruft in uns eine echte, ewige Erwartung hervor, die niemals enttäuscht werden wird. Next. And how can we be completely sure of this? Und wie können wir uns dessen völlig sicher sein? Because God took the most disappointing event in all of history. Weil Gott das enttäuschendste Ereignis aller Zeiten, the crucifixion of Messiah, auf sich nahm. Das ist die Kreuzung des Messias. And used it to provide salvation for all mankind. Und es dazu verwendete, die Errettung der gesamten Menschheit zu bewirken. How much more can he use our disappointments within his eternal purpose? Wie viel mehr kann er unsere Enttäuschung im Rahmen seiner ewigen Absichten verwenden? Just 4 points about disappointment and we'll close. 4 Punkte zu dem Thema Enttäuschung und werden wir abschließen. Disappointment is a part of life. Enttäuschung ist ein Teil unseres Lebens. It is neither wrong, es ist nicht falsch, nor sinful. Noch hat das irgendwie etwas mit Sünde it's zu tun. Totally normal. Es ist nicht sündig, es ist ganz normal. Number two. Punkt 2. It's okay to be disappointed even with God. Es ist okay, enttäuscht zu sein, sogar selber mit Gott. It's not wrong, it's not sinful to be disappointed with God. Es ist nicht falsch, es ist für sich genommen nicht sündig, enttäuscht zu sein, selbst mit Gott. It means you had an expectation and it didn't happen. I'm disappointed. Du hattest eine Erwartung und sie ist so nicht eingetreten. Well, I thought I was going to marry that girl. Ich habe gedacht, ich würde sie heiraten. Wasn't God's plan. War, glaube ich, nicht Gottes Plan. Disappointing. She's such a nice girl. Eigentlich ist sie doch so nett. Totally disappointed, but okay. Bin so enttäuscht. And it's healthy to share that disappointment with him. Und es ist gesund, einfach diese Enttäuschung mit ihm zu teilen. And with others for prayer. Und auch anderen vielleicht mitzuteilen fürs Gebet. We might imagine that the most disappointing thing for God. Und wir können uns aber auch vorstellen, dass vielleicht die enttäuschendste Sache für Gott die or ist, one of them, oder eine dieser, is when we are disappointed with him. Dass wir enttäuscht sind mit ihm. But we won't talk to him about it. Aber dann gar nicht überhaupt mit ihm drüber reden. And we live our whole life holding a disappointment. Und so leben wir unser ganzes Leben und wir halten da diese Enttäuschung einfach bei uns. And we think if we share this disappointment, he will be disappointed. Wir halten das so für uns zurück und wir denken, wenn wir ihm das so mitteilen, dann wird er irgendwas tun. He'll be disappointed. Enttäuscht sein. But it's the other way around. It's the other way around. He's disappointed that we don't share it. Er ist enttäuscht, wenn wir es ihm nicht mitteilen. God understands our number three. God understands our disappointment, for he surely experienced more disappointment than all of us. Gott versteht unsere Enttäuschungen, denn er hat ganz sicher mehr Enttäuschung erlebt als wir alle zusammen. Imagine he created this universe. Stellt euch das vor, er hat das ganze Universum geschaffen. He created us in his image. hat uns geschaffen in seinem Ebenbild. Plants and animals and all of creation. All die Pflanzen, die Tiere, die ganze Schöpfung. Then he sent Jesus to die a horrific death for us. Dann hat er Jesus gesandt, um einfach einen absolut schrecklichen Tod zu sterben. Offers sonship and daughtership to anyone who would just say, I believe. Und er bietet uns einfach die Sohnschaft an oder dass wir seine Tochter sein können, wenn wir einfach nur glauben. And the majority turned their back on God. Und die Mehrheit wendet sich einfach von Gott ab. Tell me he's not disappointed. Kannst du mir das sagen, dass er nicht enttäuscht ist? It says in 2 Peter 3:9 that he wanted every single person on this planet, everyone to come to him. Im 2. Petrus 3:9 heißt, dass er möchte, dass jeder zur Errettung kommt. He understands disappointment. Er versteht Enttäuschung. Number 4, we close with this. Und mit Punkt 4 schließen wir ab. Disappointment can pave the way to genuine hope in God. Enttäuschung kann den Weg ebnen zu einer echten Hoffnung in Gott. Or it can lead to despair and destruction. Oder es kann hinführen zu einer Verzweiflung, die gar sich in einer Zerstörung auswirkt. But here's the key. Aber hier kommt der Schlüssel. I have to bring my disappointment to him. Ich muss einfach meine Enttäuschung vor ihn bringen. I wrote in my journal a couple years ago. Vor ein paar Jahren habe ich in mein Tagebuch geschrieben. God, I'm so upset at you. Gott, ich bin einfach so sauer, so wütend auf dich. I trusted you in the situation. Ich habe dir in der Situation vertraut. And you didn't cover my back. Und du hast einfach meinen Rücken überhaupt nicht beschützt. You said you'd never leave me. Du hast mir doch gesagt, dass du mich nicht verlässt. But you weren't there when I needed you. Aber irgendwie warst du für mich nicht da, in demselben Moment, wo ich dich gebraucht habe. So upset. Und ich bin jetzt so wütend auf and dich. I hope you're not upset that I'm upset. Und ich hoffe, du bist nicht jetzt wütend, dass ich so sauer bin. Because then I'm in big trouble. Denn dann habe ich wirklich Probleme. But he wasn't. Nein, das I'm war er still nicht. Alive. Ich lebe noch. And I put everything on the paper I want. I kept it because I want to read it one day. Ich habe alles niedergeschrieben und ich habe es auch aufbewahrt, weil ich es eines Tages noch einmal lesen wollte. And you know what? Wisst ihr was? He wasn't upset. Er hat sich darüber gar nicht so aufgeregt. He was faithful. Denn er war treu. He just said, okay, let's talk about this. Er hat einem nur gesagt, okay, lass uns drüber reden. The healthiest thing to bring your disappointment. Das ist einfach die gesündeste Sache, die du tun kannst, wenn du ihm einfach deine Enttäuschung klar und offen hinlegst. So right now we're going to break into groups of 2 or 3. Also werden wir uns jetzt aufteilen, sind Gruppen Let's von 2 oder 3, vielleicht besser zu 2. And we're going to pray for each other. Und werden füreinander beten. And I'm going to pray that God leads you to the person he wants you to be with. Und ich bete darum, dass Gott einfach dich führen möge, dass du genau die Person daneben dir hast. Something supernatural is going to happen right now. Und dass er das übernatürlich geführt hat. He's going to bring you somewhere and to be with somebody. Und er wird dich einfach so führen zu der Person, wo es genau passt. We're going to pray for each other's disappointment, some disappointment that we have with God. Und wir werden einfach beten für vielleicht irgendeine Enttäuschung, die wir haben. And if you don't have any, that's perfectly fine. Und wenn du keine hast, wunderbar. Then you can pray for me. Dann kannst du für mich beten. You know, I'm kind of disappointed that the cellar's not finished. It's kind of a disappointment. Ich bin irgendwie enttäuscht. Der Keller ist noch nicht fertig. I mean, I say, God, come on, there's 70,000 millionaires in Austria. Und da gibt es 70,000 Millionäre hier in Österreich. I'm not asking for 10 million. Ich bitte jetzt nicht um 10 Millionen. I'm asking for a simple 100,000. I mean, you could do it like that. Da brauchst du 100,000, das kannst du einfach so machen. I could find a diamond on the street tomorrow. Ein Diamant eben auf der Straße. Come on, I'm a little disappointed. Ich bin hier irgendwie ein bisschen enttäuscht. You pray for me. I'm bete that's für my mich. Prayer. You can all pray for me. Ihr könnt alle für mich beten. Okay, but before we do that, maybe there's somebody here tonight. Aber bevor wir beten, vielleicht ist heute Abend jemand hier. And you've never received the Lord. Und du hast den Herrn noch nicht für dich persönlich angenommen. Pray with me. Bitte einfach mit mir. Because God is offering eternal life as a gift. Denn Gott bietet dir das ewige Leben als ein Geschenk an. Through His Son Jesus, who died for you. Durch seinen Sohn Jesus, der für dich starb. Second gift is the Holy Spirit. Und das zweite Geschenk ist der Heilige Geist. Who will give you understanding in all things. Der dich in ein Verständnis hineinführt in allen Dingen. And fill your heart with love and peace. Und dein Herz füllt mit Liebe und mit Freude. Pray with me tonight. Bitte mit mir. This morning a gentleman from Iran gave his life to Christ. Heute in der Früh hat dein Herr aus dem Iran sein Leben Christus gegeben. Right when we broke into twos. Als wir dann so uns aufgeteilt haben in Zweiergruppen. God led Otmar right to this man. hat Gott auf den Ort mal hingeführt, zu diesem Mann. And he led him to Christ. Und zum Herrn geführt. Right there. Bingo. Direkt in dem Moment. Awesome. Wunderbar. So, Father, we pray tonight. Vater, wir beten heute Abend. Pray the Spirit, Jesus, come into my life. Bete einfach, Jesus, komm in mein Leben. Cleanse me of my sin. Reinige mich von meiner Sünde. I give you my heart. Ich gebe dir mein Herz. Give you my life. Mein Leben. Fill me with your Spirit. Fülle mich mit deinem Geist. Open my eyes. Öffne meine Augen. Can you say these words, Jesus, come into my life? Kannst du das sagen? Jesus, komm in mein Leben. I believe in you. Ich glaube an dich. I want to believe in you. Und ich möchte an dich glauben. Please help me. Bitte hilf mir. Okay, so. Okay. In Jesus' name. In Jesu Namen. Just walk somewhere. Geh einfach ein bisschen. And with the people who are leaders in the church of some kind, look for people who are having a difficult time finding somebody. Schaut einfach, vielleicht findet ihr jemanden, die ein bisschen Schwierigkeiten haben, diese Person zu finden. Just be available. Und seid einfach bereit. Don't have two leaders pray with each other. Just kind of drift around. Zwei Leute miteinander beten. And just be led by the Holy Spirit. Und lasst einfach leiten. Let's come back in 10 minutes. Right. Kommen wir wieder in 10 Minuten. Amen. Okay. Schauen wir langsam wieder. I'm going to read from Psalm 62. Ich werde jetzt lesen von Psalm 62. My soul, wait thou only upon God, for my expectation is from him. Meine Seele, warte nur auf Gott, denn meine Erwartung kommt von ihm. He only is my rock and my salvation. Nur er ist mein Fels und meine Errettung. He is my defense. Er ist meine Verteidigung. I shall not be moved. Ich werde nicht hinwegbewegt werden. In God is my salvation and my glory. The rock of my strength and my refuge is in God. In Gott ist meine Errettung und meine Herrlichkeit. Er ist der Fels meiner Kraft und meine Zuflucht ist in Gott. Trust in him at all times, you people. Vertraue zu allen Zeiten auf ihn, ihr Volk. Pour out your heart before him. Und schüttet ihm euer Herz vor ihm aus. God is a refuge for us. Gott ist eine Zuflucht für uns. So, Father, I want to pray for people here who have been disappointed. Vater, ich möchte einfach für Leute hier beten, die Enttäuschung erlebt haben. And like we just heard, disappointment can pave the way so that we finally put our hope only in God. Wie wir gerade gehört haben, Enttäuschung können uns den Weg ebnen dazu, dass wir schließlich nur noch unser Vertrauen in Gott schöpfen. Only in God is my soul at rest. Nur in Gott kommt meine Seele zur Ruhe. In him comes my salvation. In ihm habe ich meine Errettung. And so we just want to, in our minds, take the expectation off the person or persons that have disappointed us. Und so in unseren Gedankenleben wollen wir jetzt einfach diese Last wegnehmen von den Personen, die uns vielleicht enttäuscht haben. The expectation. Die Erwartung oder die Erwartungshaltung. And that we take that expectation that we've put on people perhaps and we place that expectation on God alone. Und dass wir diese Erwartung, die wir an andere Menschen gehabt haben, dass wir diese Erwartung einfach nur noch auf Gott legen und an ihn haben. And then anything that we receive from that person. Und dann was auch immer wir dann von dieser Person vielleicht erleben oder empfangen. Is just a gift. Es ist einfach nur ein Geschenk. And they don't owe us anything. Sie schulden uns gar nichts. And so we let them go. Und sie lassen wir sie einfach ziehen. And we release them into your hands. Und wir geben sie frei in deine Hand. And we forgive them. Und wir vergeben ihnen. That they didn't live up to our expectation. Dass sie dann nicht unseren Erwartungen entsprochen haben. And we let go and we let God take care of it. Und wir lassen es los und wir lassen Gott sich darum kümmern. I pray for deep rest in the area of relationships and expectations. Ich spreche einfach eine tiefe Ruhe aus im Bereich der Beziehungen und der Erwartungen, die daran geknüpft sind. And that our center would always be you, Jesus. Und dass unser Mittelpunkt immer du bist, du im Zentrum. Amen. Amen.